Jetzt kommt es auch mit uns, den Schädelknochen her. Ein bisschen feiern, Spaß, was wir mehr. Ja, komm, wir saufen uns den Schädelknochen leer. Ein bisschen Feuer, Spaß, was will man mehr? Es ist wieder Sommerzeit, wann geht, wir sind bereit. Wir trinken hier, wir trinken dort, für uns egal, an welchen Ort. Ja, komm, wir saufen uns den Schädelknochen leer. Leer, leer, leer, leer. Ein bisschen Feuer, Feuer, Spaß, was will man mehr? Komm, wir saufen uns den Schädelknochen leer. Leer, leer, leer, leer. Ein bisschen Feuer, Feuer, Spaß, was will man mehr? Die Sonne scheint uns ins Gesicht. Was alles sagen, interessiert uns nicht. Die Mucke auf, es ist doch klar. Wir sind die schönsten Zeit im Jahr. Ja, komm, wir saufen uns den Schädelknochen leer. Leer, leer, leer, leer. Ein bisschen Feuer, Feuer, Spaß, was will man mehr? Komm, wir saufen uns den Schädelknochen leer. Bisschen Feuer, Feuer, Spaß, was will man mehr? Meine Mutti hat gesagt, ich bin eine Prinzessin!